Ihr habt sie den kurzen Haaren. Doch scheiß drauf, was die anderen sagen. So wie du jetzt bist, gibt es kein Zurück. Ins Skinhead sein ist ein wahres Glück. Spaß ist auch noch immer dabei. Ins Skinhead ist nicht gleich Partei.